Okay, my long introduction will be 2.5 minutes. Meine lange Einleitung wird 2.5 Minuten lang dauern. And his short closing will be probably 27.5 minutes. Und seine kurze Abschlusspredigt wird 27.5 Minuten sein. So we better pray now, because I'm. Jetzt müssen wir beten. Let's pray. Father, thank you. Vater, wir danken dir. Because we can celebrate with you. Weil wir mit dir feiern können. We celebrate because of you. Wir feiern wegen dir. Lord, we just want to continue to stay in your presence. Herr, wir wollen weiter in deiner Gegenwart bleiben. And Lord, that you would speak tonight. Und wir wollen, dass du heute sprichst, heute Abend. Father, we thank you for this pulpit. Vater, wir danken dir für diese Kanzel. Father, we thank you for our pastor. Wir danken dir für unseren Pastor. Father, we thank you that you have given us the gift of an amazing pastor. Vater, wir danken dir, dass du uns das Geschenk eines großartigen Pastors gemacht hast. And Father, we just pray that you would really bless these words now. Und Vater, wir beten, dass du diese Worte jetzt wirklich segnen and mögest. Make them a blessing to each one here tonight. Und lass sie jedem einzelnen hier heute Abend zum Segen werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, you can turn in your Bibles to James chapter 1. Wir gehen in unseren Bibeln zu Jakobus Kapitel 1. Someone a few days ago had asked me a question about my personal time with God, my personal study time. Jemand hat mich vor kurzem über meine persönliche Studierzeit oder stille Zeit mit Gott gefragt. And it's almost like when two years ago, when we were teaching the children how to play baseball up at Post Elm. Und es ist fast so ähnlich wie vor 2 Jahren, als wir den Kindern in der Post, auf der Postalm Baseball beigebracht haben. And all of a sudden we had to teach these kids how to swing a baseball bat. Und wir mussten diesen Kindern beibringen, wie man diesen Baseballschläger. And I remember 5 years old being taught how to swing a baseball bat. Ich erinnere mich, wie mir das beigebracht wurde, als ich 5 Jahre alt war. And never ever thought about it afterwards. Ich habe darüber nie später nachdenken müssen. You know, you just do it. It's just part of you. It's, du machst es einfach. You know, all the days playing at Jerry's Field, playing baseball. Es ist Teil von dir und ich habe jahrelang in diesem, and you don't think about in diesem it. Feld gespielt. Until you have to stop and you have to teach someone else. Du denkst nie darüber nach, bis du innehalten musst und es jemand anderem beibringen musst. And then you just have to go over it and really think it through. Und dann musst du nochmal drüber nachdenken und es wirklich durchdenken. And so what this did is just stirred my thoughts up and just stirred my heart before God. Was es bei mir bewirkt hat, ist, dass ich wirklich mein Herz vor Gott. And so this message is basically just an outflow of that. Dass ich mein Herz aufgerührt habe vor Gott und an outflow of that, an outcome of that. Und das ist diese Gedanken sind daraus geflossen. And I actually shared this morning to the kindergarten. Und ich habe das heute in der Früh im Kindergarten habe ich das die Botschaft erzählt. Sie haben mir keine faulen Eier entgegengeworfen, also ich glaube, sie war ganz okay. James chapter 1 verse 22. Jakobus 1 Vers 22. It says, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Boy, if you take that verse and you just look at that. Wenn du diesen Vers hernimmst und ihn dir anschaust, you can easily just go right into an amazing rut of condemnation. Kannst du auf eine Schiene der Verdammnis kommen, ziemlich leicht. Because every one of us, we know, my gosh, I have failed that. I'm not always a doer. Selbstverdammung. Ich denke mir, ich bin nicht immer ein Täter des Wortes. But when we read this in context, the whole emphasis changes. Aber wenn wir das im Zusammenhang lesen, dann verändert sich der ganze Kontext. And so we'll go on. It says, for if anyone is a hearer of the word and not a doer. Denn wenn jemand ein Hörer nur des Wortes ist, aber kein Täter. He is like a man observing his natural face in a mirror. Der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. For he observes himself, goes away and immediately forgets what kind of man he was. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Now, I don't know about you, but I spend probably 35 to 45 seconds in front of a mirror every day. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verbringe vielleicht 35 bis 45 Sekunden just vor einem Spiegel. To make sure my beard is gone. Nur um sicherzugehen, dass mein Bart weg ist. And my gel is keeping my hair somewhat where it belongs. Und dass das Gel die Haare dort hält, wo sie sein sollen. Oh, also I powder my hair gray. You didn't know that, but I powder my hair gray. Ich mach auch graues Puder auf meine Haare. Das wusstet ihr nicht, aber. But I also know that there are certain women who spend, and even guys, I found out this morning, that spend a lot more time in front of the mirror. Aber ich habe herausgefunden, dass bestimmte Frauen und auch Männer, habe ich heute früh herausgefunden, sehr viel Zeit vorm Spiegel verbringen. And they observe themselves. Und sie beobachten sich selbst. And they just like, another wrinkle. Und sie sagen, noch eine Falte. I never thought about that. Wrinkles, it's just another detail. Über Falten habe ich nie nachgedacht. Das ist ein weiteres Detail. But let's look at verse 25. Aber schauen wir uns Vers 25 an. But he who looks into the perfect law of liberty. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hinein. And continues in it. Geschaut hat und dabei geblieben ist. And is not a forgetful hearer. Indem er nicht ein vergesslicher Hörer, but a doer of the work. Sondern ein Täter des Werkes ist. Now this is amazing. It says this one will be blessed in what he does. Und jetzt kommt's, der wird in seinem Tun glückselig sein. So the way we are blessed in what we do, the way we are blessed, das, die Art und Weise, wie wir gesegnet sind in dem, was wir tun, in what we do, is not in verse 22, ist nicht in Vers 22, where it just says, be a doer of the word, wo steht, sei Täter des Wortes. He's actually leading up to, he starts it there and he leads up to it. And here in verse 25, it comes out with something very beautiful. Sondern dort beginnt es nur und er führt uns hin zu Vers 25 und da kommt das ganz Schöne. And this is where, when I thought about what I do every morning and when I and the times where I just go to God. Und das, darüber denke ich nach in Bezug auf meine morgendliche Zeit mit Gott. One of the things, and more and more as I grow older, I'm more broken about this. Und ich werde mehr, je älter ich werde, mehr zerbrochen oder gebrochen wegen dieser Sache. We have been so blessed. Weil wir so gesegnet sind. With truly understanding and hearing the message of the finished work and the grace of God, like, oh, weil wir wirklich die Botschaft des vollbrachten Werkes und der Gnade Gottes hören und verstehen dürfen. Because here what it says really is he who looks in the perfected law of liberty. Denn hier steht, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat. Which means the fulfilled law that Jesus Christ had fulfilled. Das bedeutet das erfüllte Gesetz, was Jesus Christus erfüllt hat. And in John 8:32, it's the thing that sets us free. Und in Johannes 8:32 ist es genau das, was uns freisetzt. Or brings us into that place. Oder uns an diesen Ort hinein hinbringt. And then we continue in it. Und dann fahren wir darin fort. So every morning when I go to the word, also wenn ich zum Wort komme in der Früh, what I'm looking for is that one, that just that one thought from God that's going to set me free. Dann halte ich Ausschau, warte ich auf diesen einen Gedanken von Gott, der mich freisetzen wird. That one thought from God that's going to deliver me from myself. Dieser eine Gedanke Gottes, der mich von mir selbst befreien wird. It's going to be that one thing that just quickens my heart or touches me in some way. Es wird dieses eine Ding sein, was mein Herz irgendwie erfrischt. Quickens my heart in some way. Auf irgendeine Weise. Because in reality, every one of us. Weil in Wirklichkeit. We are a mistake waiting to happen. Ist jeder von uns ein Unglück, was nur darauf wartet, zu passieren. My mother never gave me a middle name. Meine Mutter hat mir nie einen zweiten Namen gegeben. And when I asked her why, I never got a middle name. Und wo ich sie fragte, warum hast du mir keinen zweiten Namen gegeben? She said I ran out of names. Sie hat gesagt, ich hatte keine Ideen mehr. I'm the last of six kids. Ich bin der letzte, der kleinste von sechs Kindern. But I found out what my middle name is. Aber ich habe gelernt, was mein zweiter Name ist. It's I'm sorry. Es tut mir leid. I found it really fits really well. Das passt wirklich gut zu mir. Because it's like, hi, how are you? I'm sorry. Weil wenn ich mich vorstelle, sage ich, hallo, wie geht's dir? Es tut mir leid. If I said something before, when I wake up, hi, how are you? I'm sorry. Bevor ich noch aufwache oder so, sage ich, hallo, wie geht's dir? Es tut mir leid. Because really, in reality, that's what we are in our flesh, is just mistakes waiting to happen. Und das ist die Realität, was wir im Fleisch sind. Wir sind Fehler, die nur darauf warten zu passieren. What is James trying to tell us here? Aber was sagt, was will uns Jakobus hier sagen? Is to look into this perfect law of liberty. Dass wir in dieses vollkommene Gesetz der Freiheit and hineinschauen continue in it. Und darin bleiben. Now turn with me, because actually this verse is something he brought out from Deuteronomy chapter 4. Diesen Vers hat er aus 4. Mose Kapitel 4. And this is really special. Und das ist ganz besonders. Deuteronomy chapter 4. 5. Mose Kapitel 4. This is a portion where God is speaking to Moses. Das ist ein Abschnitt, wo Gott zu Mose spricht. And he is about to instruct him on how to instruct the children of Israel. Und er gibt ihm Anweisungen, wie er das Volk Israel anweisen soll. But there is something that he brings out that is of the utmost importance. Und er bringt hier etwas, was von allerhöchster Wichtigkeit ist. In verse 9. In Vers 9. It says, only take heed to yourself. Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr. And diligently keep yourself. Deuteronomy 4, 9. Or 8, is that what it is? Okay. Only take heed to yourself and diligently keep yourself. Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr. Lest you forget the things your eyes have seen. Dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben. You see, God was instructing Moses. Gott hat Mose hier Anweisungen gegeben. Moses, I'm going to teach you some very, very important things. Er sagte, Mose, ich werde dir jetzt ganz wichtige Dinge lehren. But the most important thing. Aber das Allerwichtigste. Is remember this. Vergiss nicht. Is don't forget the things which your eyes have seen. Dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben. Teach the children not to forget. Lehre, go ahead. Lehre die Kinder nicht zu vergessen. All the miracles I did while they were still in bondage. Nicht die Wunder zu vergessen, die ich getan habe, wo sie noch in Gefangenschaft waren. When I was the one who brought the frogs and the locusts and all those plagues on the Egyptians. Wo ich derjenige war, der die Frösche und die Heuschreckenplage gebracht habe auf all die Ägypter. And not only that, but then, right at the Passover. Und nicht nur das, direkt beim Passover. The first Passalam. The firstborn of the Egyptians, all of them were killed and all of you were spared. Alle Erstgeborenen der Ägypter wurden umgebracht und alle deine, eure Erstgeborenen wurden gerettet. Don't forget these things. Vergiss diese Dinge nicht. And then not only that, I brought you out. Und nicht nur das, ich habe dich herausgeführt. I brought you to the Red Sea. Ich brachte dich zum Roten Meer. And then I opened up the Red Sea for you. Und dann habe ich das Rote Meer geteilt für dich. And then you walked through. Und dann seid ihr durchgegangen. And then, just in case you will forget or your children forget. Und dann, ich will nur sicher gehen, dass du und deine Kinder das nicht vergessen. I had you get stones from the middle of the sea and bring them out. Habe ich euch Steine aus der Mitte des Meeres mitnehmen lassen. So you will not forget, and it's a memorial, it's a testimony. Every time you could go back and see it and touch it and feel it. Und das ist ein Erinnerungsstück und ein Zeugnis dafür. And you can see it and you can touch it. Ihr könnt es sehen und es anfassen und es berühren. If there's any doubt. Wenn ihr irgendwelche Zweifel habt. If you have a rebellious son. Wenn du einen aufmüpfigen Sohn hast. And he says, I don't believe that. Und er sagt, ah, ich glaube das nicht. Come with me, son. Komm mit mir, Sohn. Ich gehe mit dir spazieren. Schauen wir uns die Steine an. And you see, God puts these things in our lives. Und du siehst, dass Gott diese Dinge in unser Leben bringt. Don't forget the day he delivered you. Vergiss den Tag nicht, an dem er dich befreit hat. Not to forget the time when he quickened you or he pulled you out of a crazy situation. Vergiss nicht, wie er dich gerettet hat aus einer verrückten Situation. Not to forget that time when you just needed a word from God and you opened up the scriptures and there it was. Damit du nicht das Mal vergisst, wo du ein Wort von Gott brauchtest und du hast die Bibel geöffnet und da war ein Gedanke von Gott an dich. All of these things. Diese ganzen Dinge. These are what God says, do not forget first. Von denen sagt Gott zuerst, vergiss die nicht. Because they prove something. Weil sie etwas beweisen. You see, God wants to prove to us more than anything else that he is there. Siehst du, Gott möchte uns beweisen über allem, dass er da ist. And it says this, lest you forget the things you have seen and lest they depart from your heart all the days of your life. Dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden alle Tage deines Lebens. And you teach them to your children and your grandchildren. Und tue sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. And so the greatest thing we have from God. Das größte Geschenk, was wir haben von Gott. Actually, we have a lot of great things. Wir haben sehr viele großartige Dinge. But one of the greatest things we have. Aber eins der größten Geschenke, die wir haben. And either if we don't honor the scriptures, it can curse us. Die können uns verfluchen, wenn wir die Schrift nicht ehren. Or if we do submit to the scriptures, it will bless us. Oder wenn wir uns der Heiligen Schrift unter geben, können sie uns segnen, diese Dinge. Das ist Erinnerung. The sweet fragrance of memory. Der süße Duft der Erinnerung. God says, forget those mistakes. Gott sagt, vergiss die Fehler. Forget those things, they are under the blood. Vergiss sie, sie sind unter dem Blut. And just picture an angel standing between you and that failure that you have already repented of maybe 20 years ago. Und stell dir vor, dass ein Engel zwischen dir und dem Fehler steht, für den du schon vor 20 Jahren vielleicht Buße getan hast, Umkehr. And it's almost like the angel is saying, no, that's not yours anymore. Und es ist Jesus's. Ungefähr so, dass der Engel sagt, das gehört nicht mehr dir, das gehört jetzt Jesus. Don't go there. Geh da gar nicht hin. Don't go back there. Geh nicht zurück dort. Forget about those things. Vergiss diese Dinge. That's what Paul says in Philippians chapter 3. Das meint Paulus in Philipper Kapitel 3. Forgetting those things which are behind. Wir vergessen die Dinge, die hinter uns liegen. Forgetting those things which are behind. Wir vergessen jene Dinge, die hinter uns liegen. Forgetting those things which are behind. Wir vergessen jene Dinge, die hinter uns liegen. So we can press on. Damit wir nach vorn gehen können. And get to know him in a fresh new way every day. Und ihn jeden Tag auf ganz neue Weise kennenzulernen. And you see, when James was speaking about the perfect law of liberty. Und als Jakobus über das vollkommene Gesetz der Freiheit gesprochen hat. And he's going back here to Deuteronomy chapter 4. Und sich hier auf 5. Mose Kapitel 4 bezieht. And you see Moses when he spoke with God. Und du siehst, wie Mose mit Gott gesprochen hat. And his face shone. Und sein Angesicht schien. And God loves to shine on us. Und Gott liebt es, auf uns zu scheinen. For the very first time last week, letzte Woche, I took Milos swimming and there was a solarium there. Habe ich Milos zum ersten Mal schwimmen mitgenommen und da war ein Solarium. I'd never been in a solarium before. Ich war noch nie in meinem Leben in einem Solarium. I just never did. It's just not the thing. Hat mich nicht interessiert. When I go to the beach, wenn ich zum Strand gehe, now that I'm getting a little bit older, I don't mind just kind of laying there. Jetzt, wo ich schon ein bisschen älter werde, macht's mir nichts aus, einfach nur dort zu liegen. I don't know, I'm forcing myself to, I guess, but that's the most boring thing in the world. Also ich denke, ich überwinde mich da ein bisschen, aber das ist das langweiligste auf der ganzen Welt. Give me a ball or something. Gib mir einen Ball oder irgendwas. Volleyball or ein Volleyball. Get in the water, do some body surfing, something to do, and then I'll get the sun. That's great. Ins Wasser und Body surfen, dann kriege ich die Sonne. Das ist auch gut. But it was really something. I got in there, you know, and I put those things on my eyes. Aber das war interessant. Ich bin da rein, habe diese Dinge auf meine Augen getan. And then, you know, you go, you press the button and you pull that thing down on you. Da musst du diesen Knopf drücken und dann kommt das Ding runter auf dich. And then, boom. And this beautiful warmth just goes all over your body. Und diese wunderschöne Wärme kommt über deinen ganzen Körper. I like this. Ich mag das. This is really nice. Das ist schön. Oh, man. That was really nice. Das war wirklich angenehm. But you know, that's what God wants to do with us every day. Und wisst ihr, das möchte Gott mit uns jeden Tag warmth, machen. It's the warmth of the scriptures and the quickening of the spirit. Es ist die Wärme der Schrift und die Erfrischung des Heiligen Geistes. As we partake of his glory. Während wir an seiner Herrlichkeit Anteil nehmen. That's why Moses said, Lord, show me your glory. Darum sagte Mose, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. And then Isaiah was already a patriotic man of God. Und Jesaja war schon ganz Gott hingegeben. But it wasn't until in Isaiah chapter 6. Aber erst in Jesaja Kapitel 6. It says, I saw the Lord high and lifted up. Sagt er, ich habe den Herrn gesehen, hoch erhoben. And I don't know what it says in the Elberfelder, but it says, and his train filled the temple. Und sein Schleier füllte den Tempel. And it was almost like that switch went on. Und es ist so, als ob dieser Schalter angegangen wäre. And all he could see is God. Und alles, was er sehen konnte, war Gott. And his majesty. In seiner Majestät. And his glory. In seiner Herrlichkeit. And automatically he forgot about himself. Und automatisch hat er sich selbst vergessen. And that's, and then he, oh my, this is unbelievable. Und er sagt, das ist unglaublich. And he saw heaven. Und er hat den Himmel gesehen. And it changed his life forever. Und das hat sein Leben für immer verändert. And that's what God wants us to do, is to catch a glimpse of heaven. Und das möchte Gott von uns, dass wir eine kleine Sekunde vom Himmel sehen. And when we look into the perfect law of liberty, und wenn wir auf das vollkommene Gesetz der Freiheit schauen, what we're doing is looking into heaven. Was wir dann tun, ist einen Blick auf den Himmel werfen. And the lights go on. Und der Schalter, das Licht geht auf. And we forget about our failures. Und wir vergessen unsere Versagen. And we forget about our sins. Wir vergessen unsere we Sünden. Forget about us. Wir vergessen uns. And we realize God is a lot bigger than I ever thought. Und wir erkennen, Gott ist so viel größer, als ich das je gedacht and not hätte. Only that, und nicht nur das. But he's, it's like this amazing rest. He's got everything in control. Da kommt eine Ruhe über uns, weil er alles unter Kontrolle hat. And we can rest in that. Und darin können wir uns ausruhen. That we are in the palm of his hand. Dass wir in seiner Hand geborgen sind. I remember my first pastor when I was on my way to Florida to pastor at my first church. Ich erinnere mich an meinen ersten Pastor, als ich auf dem Weg war nach Florida. And I remember Pastor Stevens saying something. Und Pastor Stevens hat mir etwas gesagt. He said, just bask yourself or bathe yourself and study the grace of God like never before, Matt. Just do that. Bade dich in der Gnade Gottes und studiere sie wie noch nie zuvor, Matt. And just preach on grace for a year and a half. Just do it. Als ich zuerst Pastor war in einer Gemeinde und predige wow. Die Gnade Gottes ein ganzes Jahr lang. That's a great idea. Das ist eine großartige Idee. I'll just build them up and I'll bless them and I'll do all these things. Ich werde sie aufbauen und sie segnen und ich werde das alles machen. And about a month into just studying everything about the grace of God. Und einen Monat, nachdem ich schon die Gnade Gottes studiert hatte und mich da I understood why he asked me to do that. Habe ich verstanden, warum er mich darum gebeten hat. It wasn't for them, it was for me. Gar nicht wegen ihnen, sondern wegen mir. But what happened was, I saw the glory of the Lord. Aber was passierte war, ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. And I went into this mode of personal revival like never before. Und ich bin in dieser Einstellung der persönlichen Erweckung hineingekommen wie noch nie zuvor. And I have to tell you, Sunday's message, if you have not heard Sunday's message. Und ich muss euch sagen, wenn ihr die Botschaft vom Sonntag noch nicht gehört habt. It is a must. Ihr müsst das hören. Das ist ein Muss. I want to get the tape and I want to hear it about 10 times. Ich möchte die Kassette haben und möchte es 10-mal hören. It was amazing because it truly was the first message for the next 20 years for this church. Es war unglaublich, weil es wirklich die erste Botschaft der nächsten 20 Jahre für diese Gemeinde war. And it was literally it was that perfect law of liberty message. Und es war diese Botschaft über das vollkommene Gesetz der Freiheit. Combined with loving warnings and concerns and instruction. Kombiniert mit liebevollen Warnungen und loving concerns and instruction. Liebevollen Besorgnis und Anweisungen. And it's almost like what Pastor Rob did is he just charted the course. Und Pastor Rob hat den Kurs festgelegt so. And just adjusted a little bit and said, okay, this is where we're going. Und hat ein bisschen den korrigiert oder angepasst und gesagt, da werden wir hingehen. And what an exciting thing that is. Und was ist das für eine aufregende Sache? And so when Pastor Stevens had said just study grace and preach grace, you know what happened? Und wo Pastor Stevens mir gesagt hatte, studiere die Gnade und predige nur die Gnade. Wisst ihr, was passiert ist? It was like it just poured out. It just kept on pouring out. Es kam einfach rausgeflossen die ganze Zeit. And it was so easy to just preach. It was like, oh man, I found this other verse. This is so exciting. Und es war so einfach darüber zu predigen. Oh, ich habe noch einen Vers gefunden. Es war so aufregend. I found another thing about the grace of God. Oh, this is great. I can't wait to preach about it. Noch was gefunden über die Gnade Gottes. Ich kann schon gar nicht erwarten, darüber zu predigen. And that's what happens when we continually look into the perfect law of liberty. Und das passiert, wenn wir beständig in das vollkommene Gesetz der Freiheit schauen. Now, in closing, we'll look at one more portion. Zum Abschluss möchte ich noch einen Abschnitt anschauen. Because it just goes so well with this in 2 Corinthians chapter 3. Weil das so gut dazu passt in 2. Korinther Kapitel 3. Vers 17. And this is the story about Moses when he was with God. Das ist die Geschichte über Mose, wie er mit Gott Gemeinschaft hatte. But then what Paul does is he just turns the corner and says, now all of us as believers. Und was Paulus dann macht, dann lenkt er es um auf uns Gläubige. It says in verse 17, now the Lord is the Spirit. In Vers 17, der Herr aber ist der Geist. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. But we all, wir alle aber, with unveiled face, schauen mit aufgedecktem Angesicht. You see, the veil, we don't have to wear a veil. Wir müssen keinen Schleier tragen. We behold as in a mirror the glory of the Lord. Mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. We are being transformed into the same image. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild. From glory to glory. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Just as by the Spirit of the Lord. Wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. With unveiled face, beholding as in a mirror. Mit aufgedecktem Angesicht sehen wir wie in einen Spiegel. What is it? What is the glory of the Lord? Was ist die Herrlichkeit des Herrn? That it's all about who he is and we don't have to worry about who we are. Dass es nur darum first geht, and foremost. Wer er ist und dass es nicht wichtig ist, wer wir sind. That is 1 Thessalonians 5:24, faithful he who has called you, who also will do it. 1. Thessalonicher 5:24. Er ist treu, der euch ruft. Er wird es auch vollbringen. And what God is saying to us is, listen, just keep on looking into my glory. Und Gott sagt, schaut beständig weiter in meine Herrlichkeit hinein. Continually hear. Hört beständig weiter. Continually hear. Hört beständig weiter. Hear the shepherd's voice. Hört die Stimme des Hirten. And be blessed by the shepherd's voice. Und seid gesegnet durch die Stimme des Hirten. Und lasst euch erfrischen dadurch. And then you know what happens? You see your divine purpose. Und wisst ihr, dann seht ihr auch eure Bestimmung von Gott. And it's like you get carried along. Und ihr werdet dadurch getragen. And then little by little we're changed. Und nach und nach werden wir verändert. Little by little we're nach und nach werden wir verändert. And God is the one who does the changing. Und Gott ist derjenige, der verändert. You see, that's what the glory of the Lord is all about. Wisst ihr, darum geht es bei der Herrlichkeit Gottes. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Because you truly have shown us your glory. Weil du uns wirklich deine Herrlichkeit gezeigt hast. Year in and year out. Jahr für Jahr. You've been so faithful to this pulpit and to this church and to these people. Bist du so treu gewesen zu dieser Kanzel, zu diesen Menschen hier, zu dieser Gemeinde? And Father, we thank you that you will continue to be faithful to us. Vater, und wir beten, dass du fortfährst, treu uns gegenüber zu sein. Like it says in Lamentations chapter 3. So wie es in Klagelieder Kapitel 3 steht. Your mercies are there for us every morning brand new. Deine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen für uns. And the more we partake, und je mehr wir Anteil nehmen, the more we receive those precious promises, je mehr wir diese Verheißungen, diese kostbaren Verheißungen in Anspruch nehmen. It's just little by little we're changed. Nach und just nach werden wir verändert. Little by little, little nach und by nach, little. Stück für Stück. Oh God, thank you for that. Herr, wir danken dir dafür. Thank you so much. Wir danken dir so sehr. And Father, thank you for your people. Vater, danke für dein Volk. Thank you for your spirit. Danke für deinen Geist. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, Amen. Thank you. Danke. I felt like I was under one of those things sitting right there, you know. Ich fühle mich, als wäre ich im Solarium gewesen. That was wonderful. Thank you so much. Das war wunderbar. Danke. Oh boy. Just one thought here, Psalm 42:11. Ein Gedanke, Psalm 42, Vers 11. When I grew up in a dysfunctional home. Ich bin in einer zerrütteten Familie aufgewachsen. And I had my happy days. Es gab fröhliche Tage. But as for the most part, I was a very sad child. Aber meistens war ich ein sehr trauriges Kind. Stress in the home. Die Spannung zu Hause. My father being a former prisoner of war. Mein Vater, der Kriegsgefangener war. And I would just have considered myself probably the saddest child in my class. Ich glaube, ich hätte mich als das traurigste Kind in der Klasse bezeichnet. And when I gave my life to Christ, it was a new beginning. Als ich mein Leben Jesu gab, war das ein Neuanfang. And I had some really sad moments. Und ich hatte wirklich sehr traurige Momente. And I thought, oh, it's all back now. Und ich dachte mir, ah, jetzt kommt das wieder. I knew it was too good to be true. Ich wusste es. Es ist zu gut, um wahr zu sein, zu schön, um wahr zu sein. Message we heard tonight is really the key. Aber die Botschaft, die wir heute Abend gehört haben, ist wirklich der Schlüssel. Don't forget what God has done. Vergiss nicht, was Gott getan hat. Because what God has done in the past is the basis for the future. Denn was Gott in der Vergangenheit getan hat, ist die Grundlage für die Zukunft. And if we forget, we will depart from the living God. Und wenn wir vergessen, werden wir abfallen vom lebendigen Gott. Philippians 3:10 says that Paul said that I might know him. In Philipper 3:10 sagt Paulus, dass ich ihn kennen möge. But in the Amplified it says that I might know him. In der erweiterten Bibel heißt es, dass ich ihn kennen möge. No, actually it's not that verse. It's in 2 Corinthians 13:5. Das ist aber in 2. Korinther 13:5. Through an ever increasing experience. Durch ein sich immer weiter fortbewegende Erfahrung. Ever increasing experience. Durch eine immer ständig wachsende Erfahrung. So they're building one on another. Die bauen aufeinander auf. And the little victories that God gave us are the springboard for the next. Springboard for the next victories. Und die kleinen Siege, die Gott uns gibt, sind die ist das Sprungbrett für den nächsten Sieg. And when I was, I think, 22 years old or 23. Und als ich so 22, 23 Jahre alt war. 10 years ago. So vor 10 Jahren. I went through the Psalms. Bin ich die Psalmen durchgegangen. And I asked God to give me a verse from every psalm. Und ich bat Gott, dass er mir einen Vers aus jedem Psalm geben möge. When I got to Psalm 119, there were so many verses. Als ich zu Psalm 119 kam, waren so viele Verse. In the, you know, like how many? In 176 verses. 176 Verse. So I took one for every 10. Dann habe ich einen pro 10 genommen. And Psalm 119, verse 9. Psalm 119, Vers 9. How shall a young man cleanse his way? Wie soll ein junger Mann seinen Weg reinhalten? By giving heed according to the word. Indem er auf das Wort Acht gibt. Then verse 11. Vers 11. I have hid thy word in my heart. Dein Wort habe ich in meinem Herzen so verborgen. So that I would not sin against you. Damit ich nicht gegen dich sündige. In verse 25. Vers 25. My soul, it cleaves to the dust. Meine Seele klebt am Staub. Quicken me according to your word. Erfrische mich gemäß deines Wortes. Verse 32, I will run the way of thy commandments. Vers 32, ich werde im Weg deiner Gesetze laufen. When you enlarge my heart. Wenn du mein Herz vergrößerst. I always remember that because number 32 is a number of Jim Brown and I always this football player running. Das habe ich mir gemerkt, weil Nummer 32, das war die Nummer des Football Players, den ich mochte. This famous football player Jim Brown. Jim Brown. And I came to Psalm 42. Und ich kam, wie ich zu Psalm 42 kam. And I took this verse. Nahm ich diesen Vers. And it says, "Why are you cast down, O my soul?" Verse 11. Vers 12. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Have you ever asked yourself that question? Habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt? Why are you cast down, O my soul? Warum bist du niedergeschlagen, meine Seele? You talk to yourself, you know? Du sprichst mit dir selbst. You're laying on the couch and it's like you just step out of your body and you say, "Why are you cast down, O my soul?" Du liegst auf dem Sofa und steigst aus dir heraus und sagst, "Warum bist du niedergeschlagen, meine Seele?" Why not look at life? Warum nicht? Schau dir das Leben an. And it says, "And why are you disquieted within me?" Und was stöhnst du in mir? Hope in God. Harre auf Gott. for I will yet praise him. Denn ich werde ihn noch preisen. And that word yet came as a cannonball from heaven. Dieses Wort noch kam wie eine Kanonenkugel aus dem Himmel. Or like a lightning ball. Oder wie ein Blitz. And I lived on that word yet. Und ich habe von diesem Wort noch gelebt. For I will yet praise him. Denn ich werde ihn noch preisen. It's difficult right now. Jetzt gerade ist es schwer. I'm going through difficulty. Ich gehe durch Schwierigkeiten. I'm in some wilderness. Ich befinde mich in irgendeiner Wildnis. I don't know where I am. Ich weiß nicht, wo ich bin. I think I'm back in my childhood. Ich glaube, ich bin zurück in meiner Kindheit. You know, Jesus was called the man of sorrows. Jesus wurde der Mann der Schmerzen genannt. I was the child of sorrows. Ich war das Kind der Schmerzen. And it says, for I will yet praise him, the help of my countenance and my God. Und hier steht, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. And when we remember the things that God did. Und wenn wir uns an die Dinge erinnern, die Gott getan hat. Sometimes I lay in my bed and when I'm really deeply troubled. Ich liege manchmal im Bett und wenn ich ganz tief besorgt bin. And I go back. Und mich zurückerinnere. And I rehearse all the things that God did. Dann stelle ich mir all die Dinge vor, die Gott getan hat. And then I think to myself, I think of the pain I was in certain situations. Und ich denke an den Schmerz, den ich empfunden habe in bestimmten Situationen. The time I was crying in my car. Das eine Mal, wo ich in meinem Auto geweint habe. Because of a family situation. Wegen einer Familiensituation. The difficulties we've gone through here. Oder die Schwierigkeiten, die wir hier überwältigen mussten. Rehearsing all the times where I was really crying. Und ich lasse die Dinge im Kopf durchgehen, wo ich wirklich geweint habe. And when I had such a pain in my stomach, und wo ich so Magenweh hatte, that I wanted to vomit, dass ich erbrechen wollte. And not seeing any hope, und da, wo ich keine Hoffnung gesehen habe. Except this verse, außer diesen Vers. I will yet praise him. Ich werde ihn noch preisen. I'm gonna come out of this. Ich werde da rauskommen. Because God has done it in the past. Weil Gott das in der Vergangenheit getan hat. He's gonna do it. Jetzt wird es auch machen. I will yet praise him. Ich werde ihn noch preisen. Oh, I praise him by faith right now a little bit. Jetzt preise ich ihn ein bisschen im Glauben. But I'll praise him yet. Aber ich werde ihn noch preisen. I'll be jumping around again. Ich werde wieder herumspringen. And I've just seen God do these big miracles. Und ich habe gesehen, wie Gott große Wunder vollbracht hat. It's an ever increasing experience. Und es ist eine ständig wachsende Erfahrung. So at the end of the Apostle Paul's life, und am Ende des Lebens des Apostel Paulus, he said, no one stood with me. Sagte er, niemand ist mir beigestanden. They all forsook me. Sie haben mich alle verlassen. But the Lord Jesus stood with me. Aber der Herr Jesus stand and mir bei. And this is the process. It's a little bigger every time. Und das ist der Prozess, der schaut so aus. Es wird jedes Mal ein bisschen größer. You know, and if we add all of them up that are underneath us, und wenn wir alle die, die schon hinter uns liegen, zusammenzählen, we can build a bigger picture than the one that we're facing. Können wir ein größeres Bild formen als die Situation, in der wir im Moment stecken. So when my stomach hurts, und wenn mein Magen so wehtut, and I'm going through something, und ich durch eine Situation durchgehe, I just think, I've had stomach pain before. Denke ich, ich habe dieses Magenweh schon gehabt. And then I just project myself into the future. Und dann stelle ich mich selbst in der Zukunft think, vor. I'm gonna be looking back at this day, und ich denke mir, auf diesen Tag werde ich zurückschauen. From a wonderful day, von einem wunderbaren Tag aus. Because I will yet praise him, weil ich ihn noch preisen werde. Because God's gonna do it. Weil Gott es tun wird. So let's not forget. Lasst uns nicht vergessen. Let's give heed to the message we heard tonight. Lasst uns auf die Botschaft hören, die wir heute and Abend gehört haben. Write a little diary. Schreibt vielleicht ein kleines Tagebuch. Of what God has done. Von all dem, was Gott getan hat. Let's pray. Beten wir. Father, thank you for speaking to us tonight. Vater, wir danken dir, dass du zu uns gesprochen hast thank heute you Abend. For your word, danke für dein Wort. For your spirit. Für deinen Geist. Why am I cast down, O my soul? Warum ist meine Seele niedergeschlagen? Why is my spirit disquiet? Is not quiet? Warum ist mein Geist unruhig? I shall yet praise him. Ich werde ihn noch preisen. It's coming. Es kommt. And Lord, we thank you. Und Herr, wir danken dir. That no matter what we're going through, dass ganz egal, was wir durchmachen, you have finished everything. Du hast schon alles vollbracht. And you're for us. Du bist für uns. All the time. Du hast schon alles erledigt und du bist immer für uns. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen.